Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte dieser Soundcheck-Revue. Heute Nacht geht's um Live- und Studio-Raritäten. Lebendig und naturbelassen ist das Motto und am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Crazy moon just with the crack. And she's kissing all the boys. She's too clever to be slack. But she's bound to go away for a day in July, so she won't be coming back. To be slack, but she vows to go away for a day, and she likes it, so she won't be coming back. Mal in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk die Arctic Monkeys aus Sheffield. Space Invader heißt dieser Song, nicht zu finden auf dem erfolgreichen Debütalbum der Band, sondern auf einer LP im weißen Vinyl, die vor kurzem als sogenannte Fanclub Edition veröffentlicht wurde. 3 Live-Aufnahmen von Songs des Debütalbums sind da zu hören, aufgenommen in Amsterdam, 2 Demo-Versionen von schon bekannten Songs und 6 ganz neue Nummern in Demo-Form. Gleich gibt's noch einen neuen Arctic Monkeys Song von dieser weißen Vinyl-LP im durchsichtigen Kunststoffcover. Hier aber erstmal die Arctic Monkeys live Anfang dieses Jahres in Köln. Perhaps Vampires is a bit strong, but heißt der barocke Songtitel und Sänger und Gitarrist Alex Turner hat den biografischen Hintergrund der Nummer folgendermaßen beschrieben. Anfang letzten Jahres, also 2005, haben wir versucht, mehr Gigs außerhalb von Sheffield zu spielen. Mehr als die Unkosten wieder reinzukriegen, war meistens nicht drin. Uns war das egal. Wir konnten spielen, hatten unseren Spaß und außerhalb Sheffields kannten uns sowieso nicht viele Leute. Also erwarteten wir keine Gegenleistung. Allerdings gab es Leute, die die Stirne runzelten und vielleicht wurde auch gespottet darüber, dass wir umsonst spielen. Man hat uns viel Glück gewünscht, aber ich glaube, hinter unserem Rücken waren sie überzeugt davon, dass wir bloß unsere Zeit verschwendeten. Soweit Alex Turner im New Musical Express über den Entstehungshintergrund des Songs, den es jetzt in einer raren Live-Version gibt, Perhaps Vampires is a bit strong. We'll be right back. to move in the ways you do. I never will, 'cause all you people are vampires, and all your stories are stale. And though you pretend to stand by it, I know you're certain we'll fail. Well, I've seen your eyes as they fix on me, full of confusion. Your snarl is just so condescending. Try to explain that we're on to a win. If we get in, then we recoup what we're spending. He said, I can't believe that you drove all that way. Well, how much did they pay ya? How much did they pay ya? You'd have been better to stay round our way, thinking about things, but not actually doing a great thing. 'Cause all you people are vampires, and all your stories are stale. And though you pretend to stand by us, I know you're certain we'll fail. 'Cause all you people are vampires, and all your stories are stale. Pretend to stand by us, I know you're certain we'll fail. Thank you very much. I know, thanks. Don't you let her Don't you know she's sick and tired of being in the background, a passenger. Let her drive the train. As she's setting off from platform four, we'll make your way down. We'll shut the doors by 4:45. I said she's setting off from platform four, and they've decided that they're gonna let her drive. Well, don't you let her, no, don't you know, she's sick and tired of being in the background, a passenger. Let her drive the train, oh, choo-choo. Why don't you let her drive the train, oh, waren zweimal die Arctic Monkeys aus Sheffield. Zuerst mit Perhaps Vampires is a bit strong, but und gerade eben ein bisher unveröffentlichter Song in einer Demo-Version, Choo Choo. Der Song über den Zug ist von einer Fanclub-LP in weißem Vinyl, die Live-Aufnahme von einer Promo-CD von Oral Delights aus England. Sie präsentiert einen Gig aus Köln und Studioaufnahmen eines kalifornischen Radiosenders. Um Raritäten aus Konzertsaal und Studio geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Come! Quintett aus ehemaligen, in Deutschland stationierten GIs war das, The Monks. Die Nummer mit der paradoxen Mischung aus Marsch, Prä-Punk, Banjo und E-Gitarre, scheinbar gut gelaunten Mitschunkelmelodien und einem minimalistischen Antikriegslied heißt Complication. Textzitat: People cry, people die for you, people go to their deaths for you. Veröffentlicht wurde das Ganze als erste Single der Monks anno 1966. Zu hören war der Song gerade in einer Live-Version aus demselben Jahr aus Frankfurt oder Offenbach. Wer mehr über diese unglaubliche Gruppe The Monks erfahren will, dem sei das Buch Monk Time von Bandmitglied Thomas Eddie Shaw empfohlen. Es erschien 1994, bisher leider nur auf Englisch. Durch Initiative unternehmungslustiger Fans sind unlängst 60er Jahre Live-Mitschnitte fürs Fernsehen auf Platte zugänglich geworden. Solche Mitschnitte sind unter anderem auch ein Korrektiv der etwas weichgespülter klingenden offiziellen Platten so mancher Bands. Statt Marshalltürmen standen hinter den Bands bei den Auftritten in Offenbach oder Frankfurt ein paar knapp Meter hohe Echolettboxen und Verstärker, aber zu lang konnten die jungen Leute damals auch. Der Leadsänger und Gitarrist, der die beiden Powerchords der nächsten Nummer spielt, war 18 damals, 1966. Oh, Zwei Aufnahmen mit Steve Winwood. Zuerst ein Live-Mitschnitt aus Frankfurt oder Offenbach anno 1966. Die Spencer Davis Group mit dem Drummer Pete York, Gitarrist Spencer Davis, Muff Winwood, Bass und Steve Winwood, Gitarre und Liedgesang. Keep on Running heißt die Nummer. Auch der Song danach war ursprünglich ein Hit für die Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin'. Zu hören war eine Live-Version, mit der die Band Traffic ihren Auftritt beim ersten Glastonbury Festival beendete. Ende Juni 1971 war das. Steve Winwood sang und spielte Orgel, der Perkussionist Rebop Kwakubar wurde gefeatured und die Traffic-Urkollegen Chris Wood, Jim Capaldi und Dave Mason waren auch mit dabei. Drummer war Jim Gordon, Bassist Rick Gretsch. Hier ist noch eine Überraschung vom 71er Festival in Glastonbury. Thank you. Convention mit dem Geiger Dave Swarbrick, Gitarrist Simon Nickel, Drummer Dave Mattox und der virtuose Bassist heißt Dave Peck. Ich habe selten solchen traditionellen Folklorenmelodien gelauscht, die mit so viel Rockbiss gespielt wurden. Andere Fairport Convention Aufnahmen, auch von dieser Besetzung, klingen dagegen richtig zahm. In dem Medley hier wechseln sich zwei geradtaktige Jigs ab mit zwei Melodien im Dreiertakt. Aufgenommen wurde das Medley beim ersten Glastonbury Festival 1971. Um rare Live- und Studioaufnahmen geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Dafür, dass die nächste Nummer ausgerechnet kurz vor Schluss brutal ausgeblendet wird, kann ich nichts. Trotzdem ist die für mich ein wirklich sensationeller Fund gewesen. Keine einzige Live-Aufnahme der Combo war bisher aufzutreiben und dann gab's auf einmal vier Nummern in recht gutem Sound, aufgenommen in Frankfurt oder Offenbach. Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity, anno 1968. Zweimal Jazz, Soul in der unnachahmlichen Interpretation von Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity. Los ging's mit einem Song von David Eccles, Road to Cairo. Und danach gab's eine Nummer von King Curtis und den Franklin-Schwestern Aretha und Irma, Save Me. Die Live-Versionen wurden 1968 mitgeschnitten und aus dem Jahr 1970 ist die nächste Nummer. Why they do this one for? Hate to say it, there's a lot of truth with the face up to. The ideas, the solutions, and so forth and so on. But still, we got dedications to all the soldiers that were fighting in Chicago and that are in jail. All the soldiers in New York, Florida, right here in Berkeley. Especially the soldiers in Berkeley. Oh yes, the soldiers in Vietnam too. This is dedicated to. Thank you. die, so let your bullets fly. Gotta be free, gotta be free, so shoot on, homie. Never will get them on. Von Studioaufnahmen gehen so langsam zu Ende. Das war gerade ein Ausschnitt aus der ersten Show, die Jimi Hendrix und Kollegen am 30. Mai 1970 im Community Center von Berkeley gespielt haben. Mitch Mitchell am Schlagzeug und Billy Cox am Bass. Dass die Nummer Machine Gun heißt, war nicht zu überhören. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch Musik von einem ehemaligen Bandkollegen von Jimi Hendrix, Randy California. Hier sind Randy California, sein Stiefvater Ed Cassidy am Schlagzeug und Bassist Larry Knight. Spirit heißt die Band und zu hören ist eine Liveaufnahme aus dem Jahr 1972, mitgeschnitten von einer Rundfunkstation in Los Angeles. Devil heißt der Song. Hello, hello.